Der deutsche Verlag Atavi Media Print in Berlin gab anlässlich des Tages der Sonne, des Geburtstages von Genossen Kim Il-sung, das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-il, den großen Genossen Kim Il-sung hoch zu verehren, ist die höchst erhabene moralische Pflicht unserer Partei und unseres Volkes in Broschüre heraus. Im Verlag gab es jüngst eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes. Aus gleichem Anlass brachte die nigerianische Zeitung Nigerian Observer sein Werk, den großen Führer Genossen Kim Il-sung als den ewigen Präsidenten unserer Republik hochverehren, in vollem Wortlaut.